Endlich wieder Japanuary. Das hat ja jetzt auch ein ganzes Jahr gedauert, bis wir. Ein ganzes Genau. Jahr. Es ist jetzt der 1. Januar 2019. Ja, natürlich. Wir würden ja nie vorher anfangen. Das machen wir tatsächlich, weil das letzte Jahr dann doch sehr stressig war, haben wir festgestellt. Ne? Wir haben ja, Ja. glaube ich, Ende Dezember den ersten Film gesehen. Oder war das erst Anfang Januar? Ich weiß es gar nicht Ich glaube, mehr. wir haben um Silvester rum, aber ob Naja. es Neujahr war oder ob es Silvester war, ich weiß es nicht mehr. Irgendwie sowas. Das machen wir dieses Jahr anders. Herzlich willkommen beim Japanuary von Nerd Nerd Nerd, dem ja, discordianischen Anime-Podcast. Genau. Animiert, nerd, nerd, nerd. Genau, ob das jetzt animiert Nerd Nerd Nerd wird oder nicht, weiß ich noch nicht zum aktuellen Zeitpunkt. Das müssen wir mal sehen. Wenn es das Format bis dahin noch gibt. Aktuell gibt es das ja nicht. Nee, heute ist tatsächlich nicht Januar, aber wir produzieren vor, weil wir gemerkt haben, dass es dann doch vielleicht doch sinnvoller ist, wenn wir ein bisschen uns einen Puffer anlegen. Wir haben jetzt irgendwie Mitte September Ja. und versuchen so ein bisschen unser restliches Anime-Jahr auch zu begleiten, damit wir im Januar, wenn wir dann tatsächlich, also traditionell Winterpause machen, auch tatsächlich Winterpause machen können. Das finde ich sehr schön, ja. Zumal Ja. ich jetzt schon sagen kann, dass es bei mir beruflich einfach stressig wird in der Genau. Zeit, weil dann wieder große Touren sind. Das ist richtig. Ja, wir waren gerade im Kino und haben Mary and the Witch's Flower gesehen oder Mary und die Blume der Hexen auf Deutsch, Ja. der an zwei Terminen im Kino gezeigt worden ist. Ein Film, der schon im letzten Jahr gelaufen ist in Japan und jetzt eben zweimal eine Kinoauswertung bekommen hat. Und wir haben ihn gesehen im Cineplex in Leipzig, das kann man, glaube ich, dazu sagen. Ja. Und dann machen die, glaube ich, das machen die, glaube ich, häufiger, als wir Your Name in Stuttgart geguckt haben sie das witzigerweise irgendwie nicht gemacht, haben sie den Film gestartet und fertig. Und jetzt eben zum Filmstart kam eine Kinomitarbeiterin rein, stellte sich als Anne oder Anna vor, ich weiß es nicht Anne? mehr, schönen Gruß. Man hat so zwei Quizfragen gestellt, wo ich dann, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich Anime-Experte bin, aber ich hätte mich da durchaus mit etwas größeren Chancen gesehen und du hast dann diese Frage beantwortet. Ja, aber ich habe den Deutschlehrer-Elternbonus. Ja. Ja, also die Frage war, wer die Manga-Vorlage gezeichnet hat, auf der der Film Ich glaube, basiert. es ist ein Buch, oder? Ist es Das nicht ein Buch oder wie auch immer. Kinderbuch oder Ich sowas? weiß es nicht genau. Jedenfalls von wem das stammt. Und, ja, keine Ahnung. Und dann gab Anne halt noch als Hinweis, heißt wie eine englische Königin, über die Schiller mal ein Drama geschrieben hat. Und naja, da kommt mir der Deutschkurs mit Mary Stuart halt sehr zugute. Und es war Mary Stuart. Ist ein Also nicht die schottische Königin, glaube ich, aber. Man munkelt. Ist ein kleiner Star Wars Popcorn-Becher von Solo aus Blech. Wir haben schon einen von Rogue One. Den haben wir, glaube ich, damals, als wir zu meinem Geburtstag im Kino gewesen Ja. sind, mit Popcorn gefüllt, dann auch mit nach Heim genommen. Und jetzt haben wir noch eine Nummer kleiner ein. Vielleicht machen da wirklich Blumentöpfe draus, ich weiß es nicht. Und das ist irgendwie voll mit Schlickerkram und Ja, Merchandise. Ne? Was ist das alles drin? genau. Also man merkt, das Grün. ist alles auch schon so ein bisschen eher an Kinder gerichtet, aber da saßen relativ wenig Kinder drin, also ein paar Jugendliche Ja. hätte ich gesagt, aber dann doch wenig Kinder, so die konntest du an einer Hand abzählen. Ja, Hast du dir den Namen des Studios gemerkt? Konnte mir den Poco, Ponoco, Pinocchio, bin Pinocchio, König Pinocchio. Genau, und die Vorlage heißt nämlich sogar tatsächlich Little Broomstick. Das finde ich sehr schön. deswegen wird er auch immer kleiner Besen genannt. Genau. Genau. Produziert von Studio Ponoc, das habe ich jetzt sofort rausgefunden. Was so ein Nachfolgeprojekt von Studio Ghibli ist tatsächlich, weil die sich mal irgendwann abgespalten haben, nachdem es dann irgendwie dreimal nacheinander hieß, die machen keine weiteren Filme. Und Miyazaki dann aber wieder mal sagte, ja, mach doch noch mal einen. Und jetzt macht er gerade wieder einen. Zum, ich Er hat weiß mehr letzte Filme als normale Filme gemacht, oder? nicht, wie. Demnächst sind wir dabei, ja. Das Verhältnis stimmt demnächst. Nun ja, und also, dass das mal Leute waren, die bei Ghibli gearbeitet haben, sieht man, oder? Ja, das sieht man. Hat mich viel an, obwohl ich ihn lange nicht gesehen habe, von der Optik an Kikis kleiner Lieferservice erinnert. Nicht an einen anderen Film, da reden wir gleich drüber. Okay. Vielleicht auch an einer, weiß ich, ja, bisschen Erinnerung an Marnie. Ja, egal. Hat mir sehr gut gefallen. Also war jetzt kein super duper herausragender Feuerwerkfilm, aber war schön. Mich hat er tatsächlich sehr an Laputa das Schloss im Himmel erinnert. Ah, ja. Nicht nur von einer Story, die auch zum Teil da ist. Das ist irgendwo so eine Traumwelt, ein Schloss, in die man dann eindringen kann, was so ein ganz typisches Ghibli-Thema auch ist. Mhm. Ne? Also Fish out of the Water ist, glaube ich, bei Ghibli-Filmen so ein bisschen so der, zumindest bei den Miyazaki-Filmen schon so das Thema. Aber auch so vom ganzen Design, also viele der Figuren, die da rumlaufen, da haben sie, also ich will denen kein Abkupfern vorwerfen, weil ich glaube, wenn du viele, viele Jahre bei Ghibli arbeitest, dann nimmst du das irgendwie auch auf und assimilierst das alles so ein bisschen, auch wie ein Anime produziert wird und all das. So, ich will denen keinen Vorwurf machen, dass sie was abgekupfert hätten. Aber so wie du sagtest, du fandst ihn sehr gut. So der eine fade Beigeschmack, den ich hatte, war, das ist deren erster großer Film. Und die haben gesagt, hey, wir sind irgendwie Abspaltung von Ghibli. Warum macht er denn nichts Eigenes? So, das ist, also wenn man nicht wüsste, dass es kein Ghibli ist, würde man ihn dafür halten. Und also für mich grenzt er sich nicht deutlich genug davon ab, was sie nicht mehr sind. Also es ist wirklich, also andere Anime-Studios haben dann sich abgespalten von anderen Anime-Studios und haben dann was ganz komplett Eigenes gemacht und haben eine ganz andere Richtung eingeschlagen. Die haben wirklich versucht, einen eigenen Ghibli-Film zu machen. So, das ist ein bisschen ärgerlich. Und das ist mir gerade so in der ersten halben Stunde immer sehr sauer aufgestoßen, weil sie es auch nicht hinkriegen. Und das ist so ärgerlich. Ist auch schwer ranzukommen. Ja. Das ist kein Vorwurf, weil wir kommen, ich relativiere das gleich nochmal, aber... Ja, also... Ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ohnehin die Bandbreite der Stories, die erzählt werden in den Animes, die wir jetzt zusammen gesehen haben, nicht so groß ist. Also es ist halt, wie du schon sagtest, sehr oft dieses Fish out of water Schema, gerne irgendein Kind, das ohne Eltern irgendwo rumsitzt und dann in ein Abenteuer verstrickt wird, das mit Übernatürlichem einhergeht. Ja. Das ist jetzt wirklich nicht neu in Animes. Das kann man dem Film jetzt nicht unterstellen, dass er das Rad neu erfunden hätte. Das liegt vielleicht auch einfach an den Vorlagen. Also Ghibli hat auch ganz häufig, die haben ja auch Le Guins Earthsea verfilmt und sowas, womit Le Guin auch nicht so einverstanden gewesen sein muss mit dem Ergebnis. Verstehe ich. Du kennst den Film? Ich kenne den Film und ich kenne das Buch. Oh, ich kenne beides nicht. Aber das ist so ein bisschen so eine Nummer, wo ich sage, also die können auch nicht über die Fehler von Vorlagen komplett, also man kann Sachen anpassen, das ist immer so dass der Faktor der Adaption, also nur eine Geschichte kann auch nicht über ihren eigenen Schatten springen, so die Vorlage ist halt Vorlage, gegebenenfalls verärgert man dann auch Fans der Vorlage. Ich kenne die Vorlage nicht, werde sie wahrscheinlich auch jetzt nicht lesen, weil war jetzt auch nicht so brillant interessant, dass ich sagen würde, ich müsste es jetzt lesen. Aber ich hab den Eindruck, man hätte vielleicht ein bisschen mehr machen können. So, es ist ein bisschen klein, das ist alles ein bisschen so für sich. Es ist so ein bisschen, also zum einen finde ich, fehlt dem Film ab und zu ein ganzes Stück Tiefe, so, für die Figuren und für die Geschichte, für die Hintergründe und die Verstrickungen, so. Das ich fand es relativ vorhersehbar. Und es blieb auch tatsächlich insgesamt so ein bisschen, naja, die Räumlichkeiten, auf die alles, was passiert ist, Einfluss hatte, waren relativ begrenzt. Ne? Also die Orte, die da betroffen waren. Es waren so zwei Handlungsorte. Also einmal so die Welt der Menschen, was eben so deren ihr Zuhause, also Marys Zuhause gewesen ist. Da ist sie dann nach und nach so rausgewachsen, hätte ich fast gesagt, und wird dann mehr oder weniger auch rausgerissen plötzlich, indem sie dann in dieser Hexenwelt ist. Dann dachte ich erst in der Sequenz, wo sie dann eben durch diese Hexenakademie oder diese Universität gehen, dachte ich erst so, hey, die machen doch keine Harry Potter Filme mehr. Weil das wird so schon von der ganzen Dynamik und hier ist die Abteilung und hier ist die Abteilung. So, das hat auch sehr viel von Harry Potter im Moment tatsächlich. Ja, es war wirklich, also wird so durchgeführt und dann bricht das Ganze aber auf eine sehr schöne Art, wo ich dachte, okay, ich möchte jetzt einfach keinen Anime Harry Potter haben und den kriegt man halt auch nicht, weil sich diese Akademie halt nicht als so positiv darstellt, wie sie am Anfang rüberkommt. Ne? Nein, und das liegt nicht an Slytherin, sondern an der Grundidee dahinter. Genau, und also die beiden, weiß ich nicht, wie sagt man denn, Obersten da, das ist einmal der Doktor und die Madame, die kriegen, glaube ich, keine größeren Namen. Dekanin und Head of irgendwas. Irgendwie sowas, aber die werden halt weiter im weiteren Verlauf immer Madame und der Doktor genannt. Dr. Dee. Und ich glaube, der ist tatsächlich eine Anspielung auf Dr. John Dee, der ja aus der britischen Mythologie kommt so ein bisschen, ein Alchemist war, der versucht hat, Wissenschaft und Magie zusammenzuführen, was ja auch die Rolle des Doktors Dee tatsächlich ist. Genau. Der ist halt wirklich so eine Schnittmenge aus Also, ja, ich weiß nicht, Technologie und Magie. Er hat mich in Hauptik ein bisschen an den verrückten Wissenschaftler aus Nightmare Before Christmas erinnert, bei dem Sally arbeitet. Das zum einen, und aber auch an diesen Ofenmann mit vielen Armen in Chihiro. Und das ist genau das Ding, also in jeder Figur, die du irgendwie siehst du dieses Ghibli-Charakter-Design wieder. Es ist so wenig Eigenständiges. Das stimmt schon. Also und das ist beiden, das so ein Ding. Ja. Was mir noch besonders... wir kommen erstmal zu den schlechten Punkten, dann können wir uns über die schönen Sachen freuen. Dann hören wir mit dem Schönen auf am Ende, genau. Genau. Es ist so, also Ghibli hatte immer so dieses Wasser, also Ghibli Wasser ist wunderschön animiert. Mhm. Ponyo ist von 0 bis Minute 0 bis Minute X einfach nur fließendes Wasser und es ist so wunderschön animiert und das gelingt dem Film halt nicht. Mhm. Und das ist also auch von der Animation her nicht so schön. Das ist so, ich will dem Film die Fehler, die das Studio gemacht hat, nicht ankreiden. Ich habe das eben schon mal gesagt, ein bisschen mehr Eigenständigkeit wäre mir da lieber gewesen. Aber so dieser Versuch, nochmal einen Ghibli-Film zu machen, ohne Hayao Miyazaki, ohne Takahata, ist vielleicht auch ein Unterfangen, was zum Scheitern verurteilt gewesen ist. Also ich hätte mir wirklich was sehr, sehr Eigenständiges gewünscht. Mhm. Also jeder, sagt es gerade, Kiki jetzt sich daran erinnert, klar, ist auch ein Film mit einer kleinen Hexe. Es ist so, das Kätzchen bei Kiki ist im Grunde genommen nur so ein kleiner schwarzer Klecks mit zwei Augen in ganz vielen Szenen. Mhm. Und die hat mehr Ausdruck als Tip und Gib in der ganzen Film. Also die beiden Kätzchen, die sind witzig, die sind niedlich. Ja. Wobei der rutscht mir noch den Buckel runter, Gesichtsausdruck von Tip schon sehr gut. Ja, die haben halt diese Mimik, also die mussten halt, um den Katzen ein bisschen Ausdruck zu verleihen, tatsächlich ein bisschen Mimik in die Katzen mit reinbringen, ein bisschen Menschlichkeit. Und das braucht das Kätzchen bei Kiki nicht. Und das ist einfach so, einfach weil es da ist, weil es gut ist, kann reden. Zumindest ist es den Großteil des Filmes. Das Kiki-Kätzchen, ich habe den Namen gerade vergessen, das hat einen. Das heißt, du kannst dann auch nochmal, aber später verliert Kiki ja die Möglichkeit oder die Fähigkeit, mit Katzen zu reden. Und du hast trotzdem noch Ausdruck in dieser Figur. So, und einfach nur, weil das Kätzchen da sitzt und was macht. Und das ist schon eine andere Liga irgendwo. Ja, ne? Der Film ist fast 30 Jahre alt. Ja. Ja, und es war tatsächlich auch dafür, dass es Katzen sind, die ich nun doch schon öfter animiert gesehen habe, nicht so geschmeidig, wie das oft bei Katzen ist. Also das wirkt immer so ein bisschen hackig. Die wirkten beide wie so junge Katzen, die auch noch ein bisschen tapsig sind. Mag sein, dass das Absicht ist, aber eigentlich wirkte es nicht ganz so. Also die sollten, glaube ich, schon ein bisschen älter sein. Und dafür waren es irgendwie nicht weich genug, nicht fließend genug auch. Ich habe Marys Motivation nicht verstanden. Also sie gerät am Anfang des Filmes mit diesem Peter zusammen. Den kann sie nicht leiden. Weil er sie rotes Äffchen nennt. Das ist auch nicht nett. Das ist schon nicht nett, das ist schon in Ordnung. Also dass sie ihn nicht mag, weil er sie ein bisschen arrogant und doof ist, das kann ich schon nachvollziehen. Aber irgendwann gibt es halt den Punkt, wo sie ihn unbedingt retten muss. Also wo sie merkt, sie hat Mist gebaut und dass sie diesen Fehler glatt bügeln muss. Ja, aber plötzlich hat sie so eine Pseudo-Liebes-Freundschaftsgeschichte mit ihm. Sie hat ihn zweimal getroffen und fand ihn doof. So, das hat mich ein bisschen irritiert. Naja, das ist, glaube ich, so dieses alte Trope, was sich liebt, das neckt sich. Wir hassen uns am Anfang und... Das habe ich da nicht gesehen. War es auch. Also, sie ist halt einfach immer stinkig. Also, es ist halt einfach nicht intensiv genug. Ja. Also, das ist das, wo ich sage, da fehlt den Figuren generell Tiefe. Das geht auch nicht weit genug. Auch, dass Kiki sich da... Kiki sage ich schon. Ja. Mary sich da langweilt und von ihren Eltern da so ein bisschen... Das wird zwar alles... erzählt, aber es passiert nicht wirklich. Also das ist so dieses, ich kriege es erzählt, ja. Und dann sage ich, okay, das ist so. Aber es ist nicht, ich gehe nicht richtig mit. Also ich habe auch um Peter dann später keine Sorgen irgendwie. Ich fiebere nicht mit, ob sie ihn jetzt rettet oder nicht. Es ist so ein bisschen, naja, gucken wir mal, ob das passiert oder nicht. Das stört mich tatsächlich sehr. Sie ist am Anfang so übereifrig, möchte immer so mithelfen. Das ist so ein typisches Ghibli-Mädchen. So hier, und dann sind die aber auch niedlich dabei und tapsig. Und Mary ist am Anfang relativ anstrengend. Also ich habe so bis zur ersten halben Stunde gedacht, meine Fresse, in dem Film rennen nur Arschlöcher rum, die mir unsympathisch sind. Also es ist wirklich, also ich hatte am Anfang wirklich Probleme, mit dem Film warm zu werden. Ja. Das war für mich wirklich ich habe da wirklich gesessen und dachte so, war ein bisschen enttäuscht. Mhm. Und das kommt tatsächlich hinterher, sondern die kriegen es tatsächlich hin. Und jetzt schwenken wir vielleicht mal zu dem Guten, wenn du nichts Schlechtes mehr hast. Über die Bilder und auch so über die Farbkomposition. Handwerklich ist der Film schon in Ordnung. So, das ist für mich schon eine Sache. Ich möchte den Film auf keinen Fall abstrafen für das, was er ist. die Musik ist mir gegebenenfalls oft auch ein bisschen zu wenig. Also da hättest du mir gerade in der letzten dramatischen Kampfszene dann mehr Wumms. Sie mit dieser Tierherde dann auf dieses Dingens zureitet quasi und sich alle Tiere ihr wieder anschließen, die sie gerade erst befreit hat. Und, so. Und ich dachte, bei jedem anderen, also wenn es ein Ghibli gewesen wäre, hätte ich da gesessen und geheult. Ja, ja. So, und das war so dieses... Ja, ist doch ganz nett. Ist nett. Hübsch animiert. So, da ist es auch zu wenig tatsächlich. Mhm. Aber der Film ist einfach von vorne bis hinten, also in der Sekunde, wo sie merkt, okay, sie ist die Heldin der Geschichte, ist der Film einfach durch die Bank weg positiv und schön. Mhm. Und selbst die Schurken sind jetzt nicht Schurken, wo ich sagen würde, die sind jetzt weltbedrohend, sondern das ist ihr kleines privates Abenteuer, was sie in diesen letzten 7 Tagen ihrer Sommerferien erlebt. Ja. Und das Ende lässt auch darauf schließen, dass es dann auch dabei bleibt. Ja. So. Und das ist, glaube ich, so eine abgeschlossene Geschichte mal wieder zu haben, wo kein dickes Franchise im Hintergrund ist, wo du nicht weißt, die Vorlage ist irgendwie ein 28-teiliges Light Novel, was aber nochmal verlängert worden ist, weil die Verkaufszahlen so toll sind, wie es in Japan ja häufig der Fall ist. Wo noch eine Serie produziert wird und noch ein Film, damit die Light Novels schon angekurbelt werden im Verkauf. Nee, das ist eine abgeschlossene Geschichte, wo am Ende gesagt wird, hey, das ist unser Abenteuer, ich kann jetzt hier auch zum letzten Mal Magie einsetzen. So, für das, was der Film am Ende sein möchte, reicht's mir. Ja. So, das ist, glaube ich, das, was am Ende für mich so an Feedback oder an Fazit, das war das Wort, was ich gerade gesucht habe, am Fazit übrig geblieben ist, für die Geschichte, die der Film erzählen möchte, reicht mir auch der Aufwand, der dafür betrieben worden ist. Die Art, wie die Magie dargestellt worden ist, hat mir sehr gut gefallen. Es war halt, es ist halt nicht nur so Zauber und dann ist mal ein so ein Blitzstrahl, wie es oft bei Harry Potter der Fall ist, sondern da ist richtig was los auf dem Bildschirm. Ja, das ist so ein bisschen wie bei Die Hexe und der Zauberer, oder? In dem alten Trickfilm. Also da explodiert irgendwas und dann ist Feuerwerk und Licht und bla und es bewegt sich alles ganz viel und so. Das ist richtig schön. Das ist richtig toll und auch so, dass man sagt, am Anfang dachte ich so, das ist eigentlich auch bescheuert, so, wo dann die Madame die Mary durch diese Akademie führt, diese Universität führt. Ja, Elektrizität ist auch eine Form von Magie. Ja. Und ich dachte so, aber das muss, die Erklärung brauchst du auch, damit der Film am Ende Sinn macht. Also das passt schon. Ja. So, ne? Und es ist auch tatsächlich irgendwie, also es gibt ein Plothole noch sozusagen oder ein unlogisches, worauf ich noch kurz hinweisen möchte. Und zwar findet Mary doch diese Blume mit Hilfe von Tip am Anfang unter so einem umgestürzten Ding, in diesem Gras, in diesem toten Land da, wo alles vertrocknet ist und sowas. Und der Kater maunzt sie an, als sie die pflücken will und sagt, ich nehme nur eine. Und für den Rest des Films, du hast da 4 oder 5 stehen sehen und sie pflückt diese eine. Und für den Rest des Films geht es um diese eine Hexenblume. Ja. Da standen noch 4. Die blühen nur einmal alle 7 Jahre. Die anderen sind verwelkt. Also sie hatte nur dieses einen Strauß. Okay. Also das kann ich, das habe ich auch akzeptiert, so dass die blühen halt nur einmal und weil sie das gepflückt hat und bei sich hatte, sind die nicht verwelkt. Verwundet. Okay. Also so habe ich mir das erklärt. Okay. Weil ich auch gedacht habe, warum suchen die? Ist mir eingefallen, nee, die blüht halt nur so und so oft. Also das kann ich mir schon nachvollziehen. Na gut, lass ich gelten. Lass mal gelten. Okay, na gut. Ja, ansonsten tatsächlich, also alles, was da mit Magie passiert und sowas, fand ich sehr schön. Und es ist halt auch ein Film, der da nicht aus den Augen verliert, dass er eben das Abenteuer seiner Protagonistin erzählt und nicht diese magische Welt. Ja. Also es ist nicht die Weltprotagonist in diesem Film, sondern es ist eben Mary. Und das ist auch, da passt das Größenverhältnis dann auch wieder ganz gut, finde ich. So. Also es ist zwar insgesamt ein, sag ich mal, kleiner Film, jetzt hier so mit Gänsefüßchen, weil es eben nicht irgendwie die Erdsee oder irgendwas, das große Ganze weiter ist, wo ich ein komplettes Universum erklären muss oder sowas. Und das ist aber auch okay, weil die Protagonistin muss auch nicht zukünftig in dieser Welt leben und sich da zurechtfinden. Die muss nur dieses eine Abenteuer da bestehen und dann ist gut. Und da ist es wirklich, wie du sagst, da ist es dann stimmig insgesamt. Und das finde ich sehr schön. Mir haben auch die Farben tatsächlich sehr gefallen. Ich fand auch diese Gärten in der Akademie total schön. Es sah zwar aus wie ein riesiger Haufen Donuts am Anfang. Bei Harry Potter hatte ich immer so den Eindruck, der kommt in diese Schule, nachdem er mit dem Zug gefahren ist. Da kommt in diese Schule und alles ist hell und es bewegt sich und es ist faszinierend. Mary kommt an diese Schule und alles ist irgendwie gruselig und komisch. Und das ist genau so ein Ding. Du kommst nicht an eine Zauberakademie und alles ist geil, sondern das macht einfach mal scheiße Angst. Und das fand ich wirklich cool. Also diesen Twist halt am Ende auch zu haben. So, hat auch schon so ein bisschen Foreshadowing betrieben. Nach dem Motto, nö, das ist hier alles gar nicht unfreundlich. Im Zweifelsfall reißen sie den Arsch auf, weil du eine Blume hast. So, ne? Ja, das ist auch tatsächlich, also es war dann schon so der creepigste Moment, fand ich, war tatsächlich, als sie sich das erste Mal unsichtbar machen soll. Ja. Und diese ganzen Schüler und Schülerinnen, die da sind, eben sich quasi entunsichtbarisieren, nenne ich es jetzt mal. Und dann haben die alle so eine Maske auf, so ein bisschen wie das Ohngesicht. Ja. Und da dachte ich auch so, warum müssen die eine Maske tragen, wenn sie sich unsichtbar machen? Ich verstehe das nicht. Das war so ein bisschen auch um diesen... Was wollt ihr? Was passiert hier? Diesen Mythos um diese Schule noch so ein bisschen zu verstärken, vermute ich mal. Genau. Den gibt's, glaube ich, inzwischen auf DVD und Blu-ray. Der hat, glaube ich, jetzt demnächst auch, oder von unserem Standpunkt aus dem nächsten Release-Termin. Mhm. Gucken. Auf jeden Fall. Also, nehmt den mit. Als ich habe gesagt, am Ende des Filmes sehr solide. Also ich finde es eine solide Leistung für den ersten großen Film von Ponok. Mhm. Die dürfen sich in Zukunft ein bisschen mehr von dem emanzipieren, was sie bei Ghibli gemacht haben. Ja. Mehr Eigenständigkeit, auch thematisch. Das ist ein Film, der 1:1 so im Programm bei Ghibli hätte laufen können, es wäre nicht aufgefallen. Ja. Nein, das ärgert mich gerade. Vielleicht nicht von Takahata und nicht vielleicht von Miyazaki, sondern von einem anderen Regisseur, Regisseurin. Aber der wäre im Programm von Ghibli nicht großartig aufgefallen. Und das möchte ich bitte in Zukunft von denen anders sehen. Die haben offenbar die Manpower und auch die Womanpower, die Peoplepower, um einen vernünftig schönen Film dann auch hinzukriegen. Gut, unsere Zeit für heute ist vorbei. Das ging ja fix. Das ging ja schnell. Wir versuchen das jetzt im letzten Jahr, wie das so gewesen ist, so ziemlich alle 4 bis 6 Tage so eine Folge kommt, weil wir machen ja 8 Folgen diesen Monat, 8 kurze. Und dann hört ihr uns demnächst wieder. Ach ja, unser Programm könnt ihr übrigens nachlesen auf unserer Letterboxd-Liste. Mhm. Die ist wahrscheinlich zum Zeitpunkt des Japanuaries, zumindest was die Podcast-Filme angeht, final. Wir werden es aber wahrscheinlich so machen, dass wir gegebenenfalls nochmal den einen oder anderen Film mehr gucken und den dann textlich nochmal verewigen. Wie, noch andere Filme gucken? Außer den geplanten? Seit wann gucken wir denn so viele Filme? Wir gucken schon sehr viele Filme. Ich bitte dich, noch mehr Filme gucken als diese Wiedersehen, tschüss! Dies ist eine Produktion des Nerd Podcast Networks. Bei Fragen, Kommentaren sowie Themen und Verbesserungsvorschlägen kontaktiert uns gerne. Auf Twitter findet ihr uns unter @nnn_podcast. Unsere E-Mail-Adresse lautet nerdnerdnerd.podcast@gmail.com. Ebenso freuen wir uns über eine ehrliche Bewertung bei iTunes und ein Herzchen bei Fit. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank.